Telekom Fernsprecher Maybachstraße, Maybachufer 13 an Radio Apuri. Neben einigen aufbauenden Marktleuten und einer großen Anzahl Wassermelonen keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.